Sie gingen schließlich beide hinaus. Es war schwer für Dunja, aber sie liebte ihn. Sie trennten sich, aber nachdem sie etwa 50 Schritte gegangen war, drehte sie sich um, nur um ihn noch einmal zu sehen. Und er war noch zu sehen. Als er an die Ecke kam, drehte auch er sich um. Zum letzten Mal trafen sich ihre Blicke. Als er sah, dass sie ihm nachschaute, winkte er ihr ungeduldig und sogar ärgerlich mit der Hand, dass sie weitergehen solle, und bog scharf um die Ecke. »Ich bin böse. Ich sehe es ein«, dachte er bei sich und schämte sich gleich darauf über sein Verhalten. »Aber warum lieben Sie mich denn so, wenn ich doch Ihrer Liebe gar nicht wert bin? Oh, wenn ich doch allein wäre und niemand mich liebte, und wenn ich selbst niemals jemanden geliebt hätte, dann wäre dies alles ja gar nicht geschehen. Aber wie wird das nun sein? Ist es möglich, dass meine Seele in den kommenden 15, 20 Jahren so demütig wird, dass ich vor den Menschen andächtig ächzen und mich bei jedem Wort einen Dieb und Mörder nennen werde? Ja, so wird es kommen, gerade so. Nur zu dem Zweck schicken Sie mich doch jetzt nach Sibirien. Gerade das wollen Sie ja. Da hasten Sie nun alle durch die Straßen und jeder von Ihnen ist doch schon seiner Natur nach ein Schuft und Verbrecher. Schlimmer noch, ein Idiot. Sollte man es aber wagen, mir Sibirien zu ersparen, so würden sie alle überschäumen vor edler Entrüstung. Oh, wie ich sie alle hasse!« Er begann darüber nachzudenken, durch was für Vorgänge es denn geschehen könnte, dass er zu guter Letzt vor ihnen allen demütig würde, einfach aus Überzeugung demütig würde. Aber schließlich, warum denn nicht? Natürlich, so wird es kommen. Werden denn 20 Jahre ununterbrochener Unterdrückung ihn nicht endgültig brechen? Wasser vermag den Stein zu schleifen. Und warum? Wozu nach alledem noch leben? Wozu gehe ich jetzt dorthin, wenn ich weiß, dass alles genau so kommen wird und nicht anders? Er legte sich diese Frage vielleicht schon zum 100. Mal seit gestern Abend vor. Und dennoch ging er hin.